alles lange her. Es gab gleich Ärger, erinnert sich der Saxophonist der Gruppe Magma, Richard Roux, in dem Buch von Serge Loupien. Man muss aber auch verstehen, unser Ziel war vor allem nicht, wie die anderen zu klingen. Es existierten viele gewöhnliche Bands in Frankreich, die obvious waren, wie die Engländer sagen. Leute, die sich auf die immer gleichen Gemeinplätze stürzen, denen wir unter allen Umständen entkommen wollten. Der Einfluss der Gruppe Magma in Frankreich war sehr stark. Es existierte eine wirklich besondere kreative Atmosphäre in der Gruppe, sagt Richard Roux. Natürlich gab es auch ein Sektierertum. Die Diskurse konnten tendenziös wirken bis zu dem Punkt, wo nach unseren Konzerten Leute aus der extrem rechten Szene zu uns kamen und uns gratulierten, was uns natürlich extrem peinlich war. Hier sind Magma 1974 aus ihrem Album Würda Ita. Es klingt wie ein Witz. Jimi Hendrix war der Support Act, die Begleitgruppe oder Vorgruppe für Johnny Hallyday im Olympia in Paris. Johnny Hallyday hatte Jimi in England live erlebt in einem Club und spontan eingeladen für den 18. Oktober 1966. Hendrix brauchte neue Saiten für seine Fender Stratocaster und schwörte nur auf eine Marke Picato Grün 09. Und tatsächlich gab es jemanden in Paris, der regelmäßig nach London fuhr und sich die Saiten paketchenweise nach Hause mitbrachte, nämlich Richard Pignas. Als Richard ins Olympia fuhr, erwartete ihn Hendrix in seiner Loge. Richard Pignas überreichte ihm das Päckchen und Jimmy sagte, »Hey, you're a groovy man.« Er schüttelte ihm die Hand, der Franzose erlebte ihn danach 6 oder 7 Mal live, das letzte Mal 1970 auf der Isle of Wight, 3 Wochen vor seinem absurden frühen Tod. Hier ist Richard Pignas am Moog Synthesizer, eines der ersten dieser Wunderinstrumente, das er sich damals in London kaufte. Sänger Vince Taylor war in Frankreich eine emblematische Figur des Rock'n'Roll. David Bowie ließ sich von ihm für die Figur von Ziggy Stardust inspirieren. The Clash griffen für ihr Album London Calling auf seinen Klassiker Brand New Cadillac zurück. Die Causa Taylor ist jedoch bezeichnend, schreibt Serge Lupien in La France Underground. Der Sänger ist völlig unbezähmbar, der ideale Sündenbock, sobald es darum geht, die verheerenden Folgen der neumodischen Musik auf ihre Anbeter zu zeigen. Vince Taylor sieht sich mehrmals verklagt wegen diverser Vorfälle. Der spektakulärste war der vom 18.11.61 im Palais des Sports in Paris, den seine Fans zerlegten, noch bevor ihr Idol überhaupt auf die Bühne kam. Die französische Presse sprach im Fall von Vince Taylors Fangemeinde von der, Zitat, Demenz des Rock. Erwähnt sei in dem Zusammenhang der 19. Oktober 1955, als während eines Freikonzerts des Jazzmusikers Sidney Bechet, dem man eine goldene Schallplatte verleihen wollte, für 1 Million verkaufter Platten auf dem Vogue-Label, eine teilweise Zerstörung des Olympias stattfand. Und das, obwohl der etwa 50-jährige Komponist von Petite Fleur für seine Anhänger des New Orleans Jazz wohl kaum an den Gebrauch von Ledermontur und Metallketten gewöhnt war. I'm in a rock and roll session, and I'm waiting for Michael, who's not here. Brand new Cadillac, Gross Mudol, Chouette. Do you remember? It was 1959, the observatory. What a strange story. Rock and roll session is a session where we can do what we want to do. Schwat. Gross, Mudol. Jack's bicycle is music. Gross, Mudol. Schwat. Everything is possible. Possible. Rock and roll session is the second pirate session of a strange wax. Gross Mudol. Listening. Listening to an outlaw rock and roll session. Outlaw. Outlaw. I'm in a rock. rock and roll station and I'm waiting for Michael, who's not here. Brand new Cadillac, do you remember? It was 1959 in the observatory. What a strange story. Rock and roll station is a station where we can do what we want to do. Schwab. Jack's bicycle is music to my ears. Everything is possible. Possible? Rock and roll session is a second pirate session of a strange wax. Gross module, gross module. Listening. Listening to a rock and roll session is to be, is to be. I'm in a rock and roll session and I'm waiting for Mike. He's not here. Schwab, brand new Cadillac. Do you remember? It was in 1959. What a strange story. The observatory. Rock and roll station is a station where we can do what we want to do. Jack's bicycle is music to my ears. Everything is possible. Possible. Schwab. Rock and roll session is the second pirate session of a strange wax. Listening to the rock and roll session, outlaw, outlaw, is to be outlaw. I'm in a gross mood all and I'm waiting for a rock and roll station. Schwab. Who, he's not here. It was in 1959. I'm in a rock and roll station, and I'm waiting for a gross module. A rock and roll station is a station where we can do what we want to do. But hang on. Jack's bicycle. Do you remember? I'm in a rock and roll station, and I'm waiting for Michael. Who? He's not here. Brand new Cadillac. Rock'n'Roll Station von Jack Berrocal und Vince Taylor. Taylor, den schwarzen Engel des Rock, lief der Trompeter bei einem Antikhändler in Paris über den Weg. Beide sahen sich dort mehrmals, als Berrocal gerade an seinem zweiten Album parallel arbeitete. Ein Stück, Bric-à-Brac, ist Luigi Russolo gewidmet, der als der Vater der Geräuschmusik gesehen wird. Ein anderes sollte nur von Kontrabass und dem Rad eines Fahrrades bespielt werden. Zuerst wollte er Lou Reed fragen wegen Coney Island, wegen diesem Album, aber dann wurde Jacques klar, nur Vince Taylor konnte das machen und so entstand Rock'n'Roll Station. Gleich der erste Take wird das Master im Oktober 76. Berrocal nahm den Song noch mindestens 5 Mal für ein Album auf. Es wurde also sowas wie seine Erkennungsmelodie. Und jetzt kommt Robert Wyatt, der einen wunderbaren Song geschrieben hat über Le Chat qui Pêche, damals ein berühmtes Jazzlokal in der Rue de la Huchette, Paris bei Nacht und die Melodien aus einem Geistersaxophon, Juliette and Miles. Damit sind gemeint Juliette Gréco und Miles Davis, die damals ein Liebespaar waren. Le Chat qui Pêche. Juliet and Miles, La France Underground, die Zeit der Utopien, 1968 bis 1975, Free Jazz, Avantgarde, Rock und Pop. Allen Erwartungen zum Trotz zeigen sich die ersten Symptome einer Radikalisierung erstmal im Jazz, von den Teenagern oft als zu intellektuell oder als altertümliches Nichts angesehen. Sun Ra tritt mit seinem Orchestra mehrmals in Paris auf. Davon erscheinen zwei Alben, 1973 Live in Paris at the Gibu bei Atlantic Records und die folgende Platte Cosmos 1976 auf dem wichtigen französischen Plattenlabel Cobra. Hier ist Sun Ra aus Cosmos mit Moonship. Nicht nur viele Musikgruppen, sondern auch zahlreiche Zeitschriften schießen im ganzen Land wie Pilze aus dem Boden. Ein Tsunami der Free Press entsteht. Es gibt in diesen Zeitschriften viele Rechtschreibfehler, aber auch unglaublich viel Innovatives und Lebendiges im Widerspiegel jener Jahre. Eine Monatszeitschrift wie L'Enragé, der Wütende, ist antiimperialistisch, antimilitaristisch und antiklerikal. Derweil bastelt Pierre Bastien an neuen Musikinstrumenten, les premières machines. Thank you. großen Hoffnungen auf Erneuerung, die der Mai 68 erzeugt hatte, war die Unterdrückung der Jugend in Frankreich nie so stark. Es fanden regelrechte Hetzjagden auf Jugendliche statt. Es wurde eine nationale Sportart, begleitet von viel Brutalität seitens der Polizei. Hier ist die Gruppe El Don des Gitarristen Richard Pignas mit Ballade Popuique Antique aus ihrem Album Electronic Guerilla, Dezember 1974. Nach einem ausgedehnten Paris-Aufenthalt kehrte der afroamerikanische Jazz-Saxophonist Sonny Criss in die USA zurück und erklärte der dortigen Presse, er habe eine Abwesenheit von, Zitat, rassischen Barrieren gespürt. Daran knüpfe er seine besten Erinnerungen aus dieser Zeit. Und Sonny Criss ermutigte seine Landsleute, den Satz nachzuprüfen, «Tout le monde s'entend bien», alle verstehen sich gut. Ein Zitat aus Downbeat vom 19. Mai 1966. Thank you. Michel Donneda und Donny Glasrow aus ihrem Album General Grammophon. Sie hören die Radio Nacht Jazz im Deutschlandfunk. Heute die Zeit der Utopien, französische Underground-Musik aus den späten 60ern und 70er Jahren. Bernard Lubat, geboren am 12. Mai 1945 in Uzest in der Gironde, Diplom am Konservatorium von Bordeaux, hat unzählige Stunden in den Tonstudios in Paris verbracht und am 26. Juli 1965 spielt er mit Jeff Gilson in der Vorgruppe zum Konzert von John Coltrane in Jouin-les-Pins. Coltrane wird zum ersten und einzigen Mal live A Love Supreme, seine berühmte Suite, aufführen. Die Sängerin Mimi Perrin schlägt Bernard vor, bei Les Double Six für Eddie Lewis einzusteigen. Bernard erinnert sich: Als ich mir die Partituren ansah, wurde mir schwindelig. Alles war ausnotiert und zudem hatte ich auch noch die Mittelstimmen. Wenn man da Mist baut, fliegt das ganze Ding auseinander. Ich habe Mimi dann gesagt, ich sei dazu nicht in der Lage, aber sie blieb bei ihrer Wahl und besorgte mir einen Gesangslehrer. Es gab Proben mit Dizzy Gillespie und mit Horace Silver. Ich lernte arrangieren und Stimmen ausschreiben. Ich konnte Sketten durch die Harmonie folgen. Das half mir später bei meinem Rap Gascon. Wissen Sie, ich bin ein Mülleimer. Ich recycle alles, wie die Afrikaner. Pas dû me regarder, dis-moi, en me tenant dans tes bras, tout émerveillé quand tu m'as regardé, tu l'as regardé. Tes lèvres ont dévoilé l'aveu de notre amour enfin né. Emportés tous deux dans la ronde du temps. Komposition von Woody Herman und Ralph Burns mit einem neuen Arrangement von Mimi Perrin für ihre Gruppe Les Double Six, Paris 1959. Stéphane Villard, Schlagzeuger und Gitarrist, ist der Sohn des berühmten Jean Villard, der 1947 das Theaterfestival in Avignon gründete, das immer noch jeden Sommer stattfindet. Der Sohn Stéphane zählt zum Kreis um den Jazzpianisten Jeff Gilson und ist an drei frühen LPs von Gilson beteiligt gewesen, die von 1963 und 1964 stammen, Enfin, Java pour Aspire sowie Œil Vision. Und er spielt auch mit beim ersten Album der singenden Schauspielerin oder, wenn man so will, auch umgekehrt, der hinreißenden Valérie Lagrange. Hier ist Java pour Raspail von Jeff Gilson mit Stéphane Villard am Schlagzeug.